Glaube einfach jeden Tag, glaube, ob's auch stürmen mag. Glaub erst recht auf dunkler Spur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Glauben will dich, Herr, mein Gott, glauben fest bis in den Tod. Bis zum Schauen auf Zions Flur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Oh, wie strahlt sein Geist so rein in mein armes Herz hinein. Drum vertrau ich seiner Kur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Glauben will ich, Herr, mein Gott, glauben fest bis in den Tod. Bis zum Schauen auf Zions Flur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Froh, weil ich im Sonnenstrahl betend in dem Schattental, mich schreckt keine Kreatur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Glauben will ich, Herr, mein Gott, glauben fest bis in den Tod, bis zum Schauen auf Zions Flur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Ich glaub jeden Augenblick, glaub in Nöten wie im Glück, geht's auch wieder die Natur, Jesus spricht, ja, glaube nur. Glauben will ich, Herr, mein Gott, glauben fest bis in den Tod, bis zum Schauen auf Zions Flur, Jesus spricht, ja, glauben nur.